Ellie und Allies, der Talk über Kunst und Künstler in und um Oldenburg. Sendeverantwortlichkeit und Konzept, Almut Siebmann. Moderation und Technik, Ellie. Co-Moderation, Gescher G14. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ellie und es ist wieder an der Zeit, euch einen Künstler meiner Wahl vorzustellen, den sogenannten Ally des Monats. Bevor wir jetzt nach Berlin schalten und Gescher G14 euch erzählt, wer dieser mysteriöse Ally des Monats ist, spiele ich euch aus meiner allerersten Band, die den schönen Namen Marble Dice trug, den Song Right Now vor und grüße damit ganz herzlich Anke, mit der ich diesen Song zusammengeschrieben habe. Und danach könnt ihr euch an den Klängen der Königin des Oriental Rocks erfreuen. Dann spiele ich nämlich von Alize den Titel One Wish. Und wen wir dieses Mal eingeladen haben, das erfahrt ihr jetzt. Heute haben wir bei Ellie and Allies den Wahl-Oldenburger Lennart Wähnke, aka Lenny, bei uns im Studio zu Gast. Lenny ist selbstständig als Musiker und Gründer der Medienagentur Gegenkurs Media, die seit Mitte 2017 existiert. Im Gepäck für euch hat Lenny sein selbstproduziertes und eigenkomponiertes Blues-Album mit dem Titel Stained Heart, über dessen Entstehung er uns berichten wird. Möchtet ihr mehr wissen? Dann könnt ihr ihn direkt über www.lennartwähnke.de bzw. www.gegenkurs.media oder auf Facebook erreichen. Lennys Motto: Probleme gibt es und ich kann sie lösen. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Künstler im Porträt. Hallo zurück im Studio. Wie ihr gerade schon gehört habt, ist halt Lennart Wähnke bei uns. Lenny, hallo. Ja, moin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Du bist ja Musiker mit Leib und Seele und du bist sowohl als Solokünstler, aber auch in einem Bandgefüge unterwegs. Und zwar habe ich dich schon live gesehen, einmal bei Justin Hibblers Jerry Lee Lewis Show als Bassist. Genau, bei Great Balls of Fire. Genau. Und dann habe ich dich als Bassist von der Band Jailbreak Club gesehen. Genau. Und nebenbei machst du aber auch noch als Solokünstler einige Projekte. Genau, so als Solokünstler mache ich momentan ein Bluesalbum. Ich habe schon mal zeitlang relativ viel Folk gemacht und sag mal so alles, was anfällt, ne? Man kann dich auch für eigene Projekte buchen. Was ist da so dein Portfolio? Was bietest du alles an? Ich sag mal ganz klassisch, die eierlegende Wollmilchsau. Ich biete eigentlich fast alles an. Also ich mache relativ viele Kompositionen für andere Leute. Auch so Auftragskompositionen hinsichtlich so Musical-Soundtrack, Film-Soundtrack. Momentan mache ich einen Soundtrack für einen kleinen Film, der an die Serie The 100 angelehnt ist. Mhm. Geht irgendwie so um Leute, die aus dem Raumschiff wieder auf der Erde sind und irgendwie alles so ein bisschen Sci-Fi. Dann Live-Musiker, so in allen möglichen Stilen. Zum Beispiel, wenn du heiratest oder eine Hochzeit hast, Trauerfeier, dann kannst du mich buchen mit der Gitarre oder mit dem Bass, je nachdem, wie du möchtest. Ich mache als Studiomusiker einigermaßen viel. Das heißt, Anruf kommt von wegen, hey, wir brauchen noch einen Bassisten für eine Rocknummer, dann komme ich vorbei und spiele die ein. Und als Hörspielsprecher oder Hörbuchsprecher. Ich habe jetzt schon mit einem Künstler aus Oldenburg eine Hörspielreihe aufgenommen namens Arizonea. Das sind jetzt mittlerweile 9 CDs. Mhm. Und da spreche ich zum Beispiel den Lieutenant Dibbs. Das ist so ein typischer viktorianischer Offizier und solche Sachen halt. Und was machst du davon am liebsten? Kannst du das sagen? Basslehrer bist du ja auch noch. Genau. Was mache ich am liebsten? Boah, das ist schwer zu sagen. Würde fast sagen, momentan ist es so, dass ich am liebsten produziere. Mhm. Da habe ich momentan am meisten Spaß zu. Ich habe auch momentan relativ viele Produktionen, die irgendwie so anlaufen, so typische Pop-Songs. Dann halt das Blues-Album, was ich gemacht habe. Und es kommen immer noch so ein paar kleine Sachen dazu, so Live-Recordings, die ich ganz gerne mache. Ja, das ist eigentlich ganz schön, wenn man sein Equipment aufbaut, irgendwo hinfährt, einfach alles verkabelt und dann komplett mitschneidet und nachher guckt, was man aus dem Live-Mix rauskriegt. Dann kann man halt auch echt wirklich tolle so Live-Recordings machen. Hat man richtig schöne Mitschnitte nachher. Macht schon viel Spaß. Würdest du denn sagen, dass es eigentlich auch kollidieren kann, wenn du als Berufsmusiker und als Musiker mit Leib und Seele, also auf der einen Seite berufstätig bist damit und auf der anderen Seite aber auch ein kreativer Kopf bist, der seine eigenen Sachen macht? Also würdest du sagen, dass du von so Auftragsarbeiten auch profitieren kannst in deiner eigenen kreativen Karriere? Oder ist das nur ein Job für dich? Unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Es gibt so Produktionen, die sind so, dass man einfach Noten kriegt von wegen hier, ich habe irgendwie einen Song geschrieben, der soll jetzt produziert werden. Da ist natürlich Kreativität sehr, sehr wenig gefragt. Aber es gibt halt auch so Sachen von wegen, hey, wir brauchen einen Soundtrack, wo man dann wirklich irgendwie auch kreativ arbeiten kann. Ja, sehr spannend. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal durch deine Seite tummeln. Ja, mach das mal. Und sag mal, mit der Gründung der Agentur Gegenkurs Media konntest du dir ja auch so einen kleinen Traum erfüllen, nämlich andere Künstler zu unterstützen. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt Gegenkurs Media gegründet und das ist einfach so eine Agentur, die, sag mal, die eierlegende Wollmilchsau ist. Also wir machen alles von Fotografie, Videografie, Musikproduktion, Live-Recordings, Logo-Design, Web-Design, App-Entwicklung, Software-Entwicklung. Und wer ist wir? Das bin in erster Linie hauptsächlich ich, der das quasi so alles als Geschäftsführer führt. Ich arbeite dann relativ viel mit freien Mitarbeitern, weil ich kenne halt irgendwie, weiß nicht, so gefühlt 1000 Leute oder sowas. Also so viel sind es mit Sicherheit nicht, aber ich wurde halt schon immer gefragt von wegen, hey, sag mal, kennst du nicht irgendwie einen Fotograf, den ich brauche für meine Hochzeit? Oder, ja, wir wollen ein Video drehen zu unserem neuen Song, kennst du da nicht jemanden? Und dann habe ich halt gedacht, ich kenne die ganzen Leute und... Bist du also ein Netzwerker? Ja. Ich kann halt sehr, sehr viel vermitteln. Es ist ja auch so, dass viele Künstler das tatsächlich auch nicht können. Also ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die sich richtig vehement dagegen sträuben, den organisatorischen oder bürokratischen Ablauf ja, daran teilzunehmen, der auch wichtig ist, um einfach bekannt zu werden. Hast du dafür Verständnis? Ja, total. Das ist auch der Punkt, weswegen ich das mache. Ich kann das einfach irgendwie gut. Also ich habe irgendwie mit 18 angefangen, dann Events zu organisieren. Als ich dann also auch gesetzlich durfte. Und das macht mir einfach mega viel Spaß. Ich kann relativ gut, meiner Meinung nach, Leute führen, also ein Team führen und die Aufgaben verteilen und delegieren und so. Das macht mir auch relativ viel Spaß. Und dann hat man halt immer so den großen Überblick. Ne? Mhm. Auch zum Beispiel jetzt, dass Leute einfach ankommen können und sagen, ich habe hier jetzt eine neue Band. Wir wollen ein Album aufnehmen, wir wollen Fotos machen, wir wollen ein Musikvideo machen, wir brauchen eine Website und so weiter und so fort. Dann gibt es halt so einen riesen Bundle, was man auf einmal macht. Ja, und du hast ja auch dein eigenes Blues-Album produziert, hast du vorhin schon kurz angesprochen und hast uns einen Song daraus mitgebracht, den du uns hier präsentierst. Was ist denn das? Ja, das Album ist halt ein klassisches Blues-Album, geht teilweise so ein bisschen in die Richtung Jazz, also so leicht, zumindest so ein paar Tracks davon. Das Album heißt Stained Heart und beinhaltet 10 Titel. Der Song, den ich mitgebracht habe, ist Colorlands. Und das ist einer, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Vor allem, weil er ein Bass-Solo enthält. Da bin ich gespannt. Der Profi am Werk, liebe Zuhörer. Ich freue mich jetzt, euch Leonard Wanke präsentieren zu können mit Colorlands. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Mitbringsel des Monats. Zurück im Studio bei O1 mit Lenny. Ihr habt gerade von seinem Album Stained Heart den Song Colorlands gehört. Ich möchte jetzt mal Folgendes von dir wissen. Ich habe nämlich auch schon mal eine EP organisiert. Ich fand es damals unglaublich anstrengend. Man muss sehr viel dafür wissen und auch organisieren. Und du hast gleich ein ganzes Album alleine in einer Doppelfunktion als Künstler und Produzent ins Leben gerufen. Ja. Wie lange hat das gedauert? Ah, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, zu sagen, weil Songs entstehen nicht auf einmal so. Ne? Also Musik hat immer was mit Gefühlen zu tun, für mich zumindest. Also zumindest die Sachen, die ich auch privat mache, wenn ich jetzt irgendwie Covermucke mache, dann nicht. So ein Song entsteht eigentlich immer durch eine Intention. Und bei mir ist es in diesem Album einfach viel Gefühle, die sich irgendwo angestaut haben, die einfach jetzt mal so die Flucht nach draußen suchen. Ich sag mal 4,5 Monate gedauert. Das ist jetzt also aus der Perspektive des Künstlers. Du hast 4 Monate gebraucht, um diese Songs zu schreiben. Oder sind da auch ältere Werke dabei, die vielleicht sich über die Jahre entwickelt haben? Nee, tatsächlich nicht. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt frisch geschrieben habe. Mhm. Teilweise sind so ein paar Textzeilen schon irgendwie zig Jahre alt. Aber das ist so in diesem Fall eher so weniger. Das meiste ist halt relativ frisch tatsächlich. Und schreibst du dann erst den Text oder komponierst du erst oder kommt beides gleichzeitig zu dir? Meistens ist es so, dass mir erstmal eine Folge von Akkorden einfällt, also immer eine Harmonie zuerst. Und wenn ich die schreibe, kommt manchmal schon eine Textidee. Manchmal ist aber auch der ganze Song fertig, bevor der Text kommt. Oder wie bei den Textschnipseln, die ich schon seit Jahren rumfliegen habe, da ist dann halt so, dass der Text irgendwie da ist und dann sucht man sich irgendwie einen Akkord oder sowas, auf den der passt. Das entwickelt sich halt alles so. Es kommt meistens in der Nacht. Also ich wache oftmals irgendwie nachts um 3 auf und denke so, ich habe eine Idee. Was irgendwie für einen Biorhythmus nicht ganz so toll ist. Aber ansonsten würde ich eigentlich jedem den Tipp geben, lasst euch Zeit. Mhm. So, ne, was lange währt, wird gut. Also hattest du auch keine Deadline oder so? Nö, nicht wirklich. Also bei den Aufnahmen muss man dann schon ein bisschen gezielt rangehen, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt alles innerhalb von 2 Monaten auf, weil wenn man sonst sagt, ja, wir machen das, wenn wir Zeit haben, dann steht das Album quasi als Konzept schon komplett fertig da, aber bis man dann irgendwie das alles aufgenommen hat, vergehen dann halt irgendwie nochmal ein Jahr oder sowas. Und das ist halt sehr, sehr unnötig. Also beim Songwriting und Arrangement und so kann man sich schon richtig Zeit lassen, das mache ich auch. Mhm. Aber dann bei den Aufnahmen muss halt schon so ein bisschen getaktet sein, dass man da nicht ewig rumhängt. Hast du dich für dieses Album mit anderen Musikern zusammengeschlossen, die dich unterstützt haben? Ja, ganz klar, weil ich bin zum Beispiel auch kein Schlagzeuger. Das heißt, irgendwie Schlagzeug für mich einspielen wäre extrem schwierig geworden. Oder auch irgendwie Schlagzeugspuren schreiben, also ja, den Rhythmus schreiben, geht, aber halt nur die Basic Grooves, die man so hat, weil irgendwie so Filz, das macht jeder Schlagzeuger selber. Ich arbeite da mit zwei Schlagzeugern bei dem Album. Jeder von denen macht halt 5 Songs. Der eine bekommt so ein bisschen mehr die bisschen kraftvolleren und schnelleren Songs und der andere ist so ein bisschen mehr Jazz-Drummer-mäßig unterwegs, sage ich mal. Und die können beide sehr, sehr stark spielen. Das ist einmal Mark Mutchins, den kenne ich schon seit mehreren Jahren, wir haben uns mal über eine Band kennengelernt, Konkret und der Stock. Und Konkret ist auch der Musiker, mit dem ich jetzt das Hörspiel gemacht habe zum Beispiel. Ach. Und darüber kenne ich Mark halt und der ist auch bei Jailbreak Club dabei als Schlagzeuger. Mhm. Und mit dem arbeite ich halt relativ viel zusammen. Und dann noch mit einem Schlagzeuger, der heißt Theat Kassens. Ein ursprünglicher Bremer wie ich auch, also Bremen-Norder, sag mal so. Ich komme auch aus der Nähe von Bremen. Und den habe ich mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren, auf einer Jam-Session mit ein paar Freunden und so. Und seitdem sind wir in Kontakt. Wir produzieren auch ab und zu gemeinsam. Ja, nicht schlecht. Genau, Gesang mache ich selber. Das habt ihr ja gehört. Und dann habe ich noch so ein paar Gitarristen am Start und Pianisten, die ich dann immer mal wieder frage bei gewissen Sachen. Zum Beispiel Metze, das ist der Gitarrist von Jailbreak Club auch, mit dem ich schon vorher in einer anderen Band gespielt habe. Und der hat eigentlich immer eine ganz coole Art zu spielen. So. Der hat so einen eigenen Stil. Und dann noch so ein paar andere Freunde, mit denen ich früher mal Musik gemacht habe oder immer noch Musik mache, hobbymäßig und ja, nebenberuflich, sag ich mal. Und die habe ich dann gefragt von wegen, hey, hast du nicht Bock, irgendwie ein Solo einzuspielen für den Song? Weil, zum Beispiel, das ist ein Blues-Album, da kommt in jedem Song mindestens ein Solo vor quasi. Mhm. So stereotypisch und dann, sag mal, 10 bis 15 Solos zu schreiben, bisschen anstrengend auch und auch ein bisschen langweilig, weil das klingt irgendwann alles gleich. So. Dementsprechend auch Theat zum Beispiel gefragt, ob er Gitarren-Solos spielt, weil der so eine wunderschöne SG hat mit einem klasse Sound und Metze dann mit seiner Gitarre und kommt schon viel zusammen. Ja, sehr schön. Du warst dann ja wahrscheinlich bei der Gegenkurs Media dein eigener Kunde, als du dieses Album produziert hast, denn da muss ja organisatorisch einiges laufen. Was hast du denn alles machen müssen, damit dieses Album dann letztendlich in den Regalen steht? Also man macht halt schon eine Menge, ne? Ich habe mir Gedanken gemacht über das Cover zum Beispiel. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Vertriebswege. Das Album wird jetzt halt erstmal nur online verfügbar sein und nur für ausgewählte Leute wird das dann auch als CD-Pressung vorhanden sein. Mhm. Ne? Stichwort zum Beispiel die nette Fotografin, die ich kenne, die mit mir auch öfters mal Fotos macht für gerade solche Sachen, die mit mir Fotos gemacht hat für das Booklet innen drin. Mhm. So, ne? Wie heißt die? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich jetzt seit 4 Jahren ungefähr kenne, glaube ich, seit Anfang des Studiums. Die bezaubernde Dame heißt Stella, also Stella Franklin. Und die macht wirklich unglaublich tolle Fotos und ich finde auch ein Booklet sehr wichtig bei einer CD. Auch einfach als Wertschätzung an denjenigen, der sie kauft. Mhm. Und auch als Dokumentation an sich selber. Denn wenn man 80 ist, freut man sich, dass man damals ein Booklet produziert hat. Wie sieht denn dein Booklet aus? Hast du da auch Texte drin? Und ja, in dem Fall ist es so, dass es so ein Booklet ist, das relativ dick ist für eine CD tatsächlich. Es ist pro Seite immer ein Text, ein dunkler Hintergrund, also ein Bild mit einem Text da drauf und dann vorne und hinten noch so ein paar klitzekleine Stories und natürlich werden die ganzen Musiker auch genannt, weil das ist tierisch wichtig, finde ich. Wenn man jetzt irgendwie Musiker engagiert, die dann auch mitspielen, dass man die dann nennt, das ist, also das gehört dazu einfach zum guten Ton, finde ich. Das finde ich auch. Und natürlich auch die Fotografin. Absolut. Jeder, der mitgemacht hat, der gehört auch dazu. Genau. So, für den guten Ton hast du uns auch einen Wunschsong mitgebracht. Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht und zwar My Generation von The Who. A ist der Song für mich unglaublich impulsiv, gerade auch, weil immer wieder so kleine Bass-Solos drin sind von John Entwistle, was mich sehr, sehr berührt hat schon immer. Und weil das der erste Song ist, den ich von The Who gehört habe damals, und zwar, muss ich jetzt mal zugeben, ich hatte so in der 7. Klasse Englisch-Nachhilfe und mein Lehrer war so drauf, der hat gesagt von wegen, ja, so konventionelle Nachhilfe müssen wir nicht machen. Wir hören uns Songs an und schreiben uns die Texte auf und verstehen das. Über den bin ich an The Who gekommen und auch an den Song und auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs. Ja, super. Schön, dass du uns den mitgebracht hast und ich freue mich, dich gleich wiederzusehen, wenn du dem Glas der Wahrheit gegenüber trittst. Bis gleich. Bis gleich. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Glas der Wahrheit. Ihr habt gerade den Song Scorn von Portishead gehört und dabei handelt es sich um einen Additional Cut des Portishead-Songs Glory Box. So, wir sind jetzt zurück im Studio mit Lenny. Mhm. Lenny, ich möchte dir jetzt das Glas der Wahrheit überreichen, was bedeutet, dass du eine Frage ziehst und sie ganz unzensiert beantworten willst. Ich schüttel nochmal ganz kurz. Vielleicht wird es dann ja besser. Schauen wir mal. So. Gucken. Das mal ab. Schöne Frage. Strebst du danach, berühmt zu sein? Gott, was soll man darauf denn antworten? Gott sei Dank. Ich sag mal, ich sag mal so ein bisschen, insgeheim will das, glaube ich, jeder Musiker. Dass man immer sagt von wegen, ich will, dass Leute meine Sachen hören und so. Berühmtheit ist schwer zu differenzieren. Berühmt sein muss ja nicht heißen, dass man jetzt irgendwie wie AC/DC vor 60.000 Leuten auftritt. Obwohl, das würde ich auch gerne machen, aber... Ja, ich auch. Auf jeden Fall, aber... also ja, berühmt sein wäre schon schön, glaube ich. Als Form der Wertschätzung. Als Form der Wertschätzung, auf jeden Fall. Ich auch ganz schön, wenn man auch so privat seine Ruhe hat. Mhm. So, also ich möchte jetzt irgendwie nicht permanent irgendwie von Journalisten oder Groupies oder irgendwelchen Fans belästigt werden. Das finde ich, glaube ich... Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch hilft, wenn man berühmt ist und andere finanzielle Mittel zur Verfügung hat, dass man sich als Künstler auch ganz anders ausleben kann. Mit Sicherheit, ja. Aber es gibt auch, glaube ich, eine ganze Ecke von Künstlern, die erst richtig gute Musik gemacht haben, dann irgendwie entdeckt wurden und auf einmal so mega, mega berühmt sind und mega Hype haben. Dann kommen da 10 Produzenten zu, die das irgendwie dann machen und auf einmal klingt die ganze Musik echt, als wenn es typischer Pop-Abklatsch ist so. Ja. Und nicht mehr so der eigene Künstler so rauszuhören ist, ne? Ja, es ist eine Musikindustrie, ne? Also es hat nicht viel für Künstler. Es ist halt ein Business. Ja, genau. Genau. Also ich sag mal so halb berühmt, das wäre schon, ist glaube ich schon, ist schon eine ganz gute so Sache. Lokal berühmt also hier in Oldenburg quasi oder Niedersachsen oder? Ja, sowas zum Beispiel, also Wenn du jetzt einen Ankreuzbogen kriegen würdest von Gott oder so und da würde draufstehen, Lenny wird berühmt und du mit allen Konsequenzen, würdest du es ankreuzen? Ja. Bist du eitel? Eitel? Weil Eitelkeit ist ja durchaus was sehr Verbreitetes unter der Menschheit. Ich glaube, bei mir kommt es ganz auf die Situation drauf an. Also ich glaube, ich kann sehr, sehr eitel sein. Ich kann es aber, glaube ich, auch in gewissen Situationen sehr, sehr gut weglassen. Ja, zum Beispiel, wenn du als Studienmusiker in den Hintergrund trittst und jemand anderem die Plattform überlässt, der sein eigenes Album macht, ja. Es ist auch teilweise als Studienmusiker so, dass du dann gar nicht erwähnt wirst, ja, weil du wirst dafür bezahlt. So. Oh. Dann steht da halt irgendwie... Besten Dank an Lenny irgendwo. Nö, aber das war's. Gar nicht mal. Oh. dann stellt man seine Rechnung, dann wird man bezahlt und dann ist man quasi raus. Ne? Magst du noch eine Frage ziehen? Klar. Ein Donnerwetter vom Glas der Wahrheit. Ganz, ganz knapp. Och, jetzt geht der Zettel nicht aus. Welche deiner Bühnenerfahrungen ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Ja, da gibt es eine Erinnerung, eine Bühnenerfahrung, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Das ist jetzt auch dankenswerterweise schon ein paar Jahre her. Ich sage jetzt auch gar nicht, wo das war, aber... Also wir haben sehr, sehr spät gespielt, halt irgendwie 1:30 nachts oder sowas und waren ab 6 Uhr da und es gab halt quasi nur Bier zu trinken. So. Und dementsprechend waren wir dann alle nachher mal gut bedient. Ja. Und ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was meine Basslines waren. Ich habe immer nur noch Grundtöne und Quinten gespielt, immer nur dunk, dunk, dunk, dunk. Und dann meinte der Band, die da so ganz spontan von wegen Bass-Solo. Und ich war ein bisschen irritiert, hab dann aber tatsächlich ein unglaublich gutes Solo gespielt, dachte ich in dem Moment. Ich habe es am nächsten Tag auf Band gesehen, also auf Video, und dachte so, war jetzt kein besonders gutes Bass-Solo. Aber das ist so eine Bühnenerinnerung, die ist mir... Aber es war nicht dunkel, dunkel, dunkel. Nee, das war's nicht, es war schon ein bisschen mehr. aber auch sehr, sehr viele falsche Töne. Und bist du nachträglich darauf angesprochen worden mal? Am nächsten Morgen. Ja gut, von Freunden von dir, aber nicht vom Publikum, oder? Nö, die waren begeistert alle. Ja. Die waren aber auch alle mindestens genauso voll. Aber es ist doch spannend. Manchmal findet man einen Auftritt besonders schlimm und hat den in Erinnerung negativ abgespeichert und keiner erinnert sich. Ja, zumindest am Anfang, ne? Jetzt so über die Zeit wurde es halt irgendwie immer lustiger, die Story so. Ja, ja. Und findest du denn auch, dass man schlechte Auftritte haben muss in seinem Bühnenleben? Unbedingt. Auf jeden Fall. Man muss mal so richtig bis zum Ellbogen mitten, ne? Jeder weiß, glaube ich, was ich meine. Daraus lernt man richtig viel, finde ich. Das hat man zum Beispiel gelernt, so wenn man einen Gig hat, nicht bis Oberkante Unterlippe sein, sondern vielleicht ein Bier trinken vorher, das geht schon. Ja. Aber sonst seidet halt auch massiv die Qualität. Vielleicht ist es bei mir auch, weil ich ein bisschen älter bin. Ich finde es mittlerweile auch schon unprofessionell. Und da bin ich vielleicht zu... Konservativ? Spießig. Spießig. Da bin ich vielleicht zu spießig. Ich finde es unprofessionell, wenn ein Musiker sich zuschüttet und das Publikum bezahlt Eintritt. Ja, und das ist auch. Ich finde das nicht gut. Das war zugegebenermaßen auch ein Konzert. Also das war eintrittfrei. Und wir haben auch quasi, wir haben auch ohne Gage gespielt. Also das war im Endeffekt mehr so ein bisschen, wir haben Spaß auf der Bühne. Was aber sowieso auch sonst immer so ist, ne? Spaß auf der Bühne ist das Wichtigste, was du haben kannst, weil wenn du Spaß hast, dann kannst du halt die Show richtig transportieren. Die Leute haben auch Bock mitzufeiern und so. Ich wollte jetzt auch gar nicht mit dir schimpfen oder so. Nee. Das ist ja einfach Jugendsünde oder sowas. Aber jetzt würdest du, wenn du bezahlst... Jugend würde ich nicht sagen. Alkohol erst ab 18. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Glas der Wahrheit auch eine Frage hinzufügen könntest. Ja, bist du schon mal neben einem Groupie aufgewacht? Weil ich finde, das ist, ich glaube, das ist relativ spannend. Ja. Ist vielleicht auch mehr so in der Rock-Richtung, Metal-Richtung so ein bisschen mehr als jetzt irgendwie bei einer Reggae-Band, würde ich sagen, aber... Ist so ein Vorurteil, das man hat, ne? Ja, ist echt. Vielleicht. Lenny, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich hier dem Glas der Wahrheit gestellt hast und uns unsere ganzen Fragen beantwortet hast. Ja, ich mich auch. War schön. Ich freue mich super, dass du uns einen Einblick gewährt hast und ja, musste dich leider schon entlassen. Ja, schade. Warst ein super Gast. Ja, hat mich auch jedenfalls sehr gefreut. War schön hier. Dann bis bald, ne? Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Auf bald! Ihr habt gerade von Billy Idol und Miley Cyrus eine Live-Version des Titels A Rebel Yell gehört. Und ich persönlich muss alle Vorurteile, die ich bisher gegen Miley Cyrus hatte, muss ich wirklich revidieren, seit ich diesen Song auf YouTube gesehen habe. Also ich möchte wirklich sagen, diese Frau ist nicht nur eine anspruchsvolle Performerin, sondern auch eine Wahnsinnssängerin. Also schaut euch mal wirklich die Live-Show dazu an. Das ist ein Profi bei der Arbeit. Hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen. Manchmal ist man ja ziemlich schnell im Richten von Kunstwerken anderer Leute. Letztendlich soll Kunst doch eigentlich eher zusammenführen und ich persönlich möchte Kunst viel mehr mit Wertschätzung als mit Abschätzung entgegentreten und na, ich muss jetzt zugeben, ich habe sehr viel von Miley Cyrus gelernt. Ja, wir sind nun schon leider wieder am Ende der Sendung angekommen und Lenny ist schon wieder auf dem Weg zur Arbeit. Wir hoffen, dass wir euch in dieser Sendung informieren und inspirieren konnten und wenn ihr wollt, dann meldet euch doch einfach mal bei mir. Ich freue mich super über Feedback und Kontakt und natürlich findet ihr diese Sendung bald schon auf YouTube. Ich schließe den heutigen Tag mit einem Song von Tori Amos. Ich habe euch von ihr den Song Baker Baker mitgebracht, der jedes Mal wieder mein Herz berührt. Und danach gibt's von Annie DiFranco Two Little Girls. Tschüss! Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1.